Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now we learned how to embrace true life. Wir haben jetzt gelernt, wie man das wahre Leben umarmt. How to live an incredible way. Wie man auf eine außergewöhnliche Weise lebt. Look what he says. Schau, was er sagt. He says in verse 12, for the eyes of the Lord Yahweh rest upon the godly. In Vers 12 heißt es, denn die Augen des Herrn Jahwe ruhen auf den Gottesfürchtigen. And his heart responds to their prayers. Und sein Herz erhört ihre Gebete. But he turns his back on those who practice evil. Aber er wendet sich ab von denen, die Böses tun. You know, this of course is quoted from, I think it's Psalm 34. Das ist natürlich ein Zitat aus, ich glaube, es ist Psalm 34. But Peter, the apostle, brought it right here into an epistle in the New Covenant. Aber Petrus, der Apostel, hat es hier in die Briefe des neuen Bundes aufgenommen. Now we understand that God has given us everything through Jesus. Wir verstehen, dass Gott uns durch Jesus alles gegeben hat. But you know, so many things in the Old Testament. Aber so viele Dinge im Alten Testament. That don't apply for us in the same way they did at that time. Gelten für uns nicht mehr in der gleichen Weise wie damals. But they still have truth in them that is very important. Doch sie enthalten immer noch Wahrheiten, die sehr wichtig sind. And I think this is something that a lot of people miss. Und ich denke, das ist etwas, das viele Menschen übersehen. You know, a lot of people think that because of the new covenant, I can do what I want to do. Viele Menschen denken, dass man aufgrund des neuen Bundes tun kann, was man will. But the truth is, there are many things that displease God. Die Wahrheit ist aber, dass es viele Dinge gibt, die Gott missfallen. You know, and when there are things that displease God, of course, God is not withholding things from us. Wenn es Dinge gibt, die Gott nicht gefallen, wird Gott natürlich trotzdem nichts Gutes von uns zurückhalten. But it always has consequences that cause us things that we shouldn't walk through. Aber es hat immer Konsequenzen, die uns Dinge bescheren, die wir nicht durchmachen sollten. And think about this. Denk darüber nach. Now, I believe that what we should learn from this important passage here. Ich glaube, wir sollten aus dieser wichtigen Passage hier Folgendes lernen. That it's way more important to live pleasing to God than just grabbing things from God. Es ist viel wichtiger, Gott wohlgefällig zu leben, als nur Dinge von Gott zu ergreifen. Because everything about God is a heart-to-heart connection. Denn alles, was mit Gott zu tun hat, ist eine Verbindung von Herz zu Herz. And if I don't live the way God wants us to live by love, there is no more heart-to-heart connection. Und wenn ich nicht in Liebe lebe, das, was Gott von mir erwartet, gibt es keine Herzensverbindung mehr. Think about Luke 15. Denke an Lukas 15. The prodigal son. Den verlorenen Sohn. Now, the moment the prodigal son didn't live right and walked away from the house. In dem Moment, in dem der verlorene Sohn nicht gerecht lebte und das Haus verließ. Of course, the father in reality did not turn from him. It was the son who turned from the father. Wandte sich in Wirklichkeit nicht der Vater von ihm ab, sondern der Sohn vom Vater. Think. Denk nach. So, what's happening? Was passiert also? The father loves you the same. Der Vater liebt uns immer noch. But now there is a distance in the relationship because of what we have done, not because of what he has done. Aber jetzt gibt es eine Distanz in der Beziehung aufgrund dessen, was wir getan haben, nicht aufgrund dessen, was er getan hat. And I think this is something we always need to learn. We need to pursue things that please God. Und ich glaube, das ist etwas, das wir immer wieder lernen müssen. Wir müssen nach Dingen streben, die Gott gefallen. And of course, there's no way God can be pleased. Natürlich kann Gott nicht zufrieden sein. If we live a life against love, a life doing things that hurt him. Wenn man ein Leben entgegen der Liebe führt und Dinge tut, die ihn verletzen. You know, John says it like this. Johannes sagte es so. He told us that we should confess our sins. Er sagt uns, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. And then he says, if we come to God and our conscience accuses us, we don't have freedom before God. Dann sagt er, wenn wir zu Gott kommen und unser Gewissen uns anklagt, haben wir keine Freiheit vor Gott. You know, I cannot believe that this verse means that if you do things wrong, you can't have the blessings of God anymore. Ich kann nicht glauben, dass dieser Vers bedeutet, dass man den Segen Gottes nicht mehr haben kann, wenn man etwas falsch macht. Because Peter is quoting something from the old covenant which had a totally different application. Denn Petrus zitiert hier etwas aus dem alten Bund, das eine ganz andere Anwendung hatte. Because in the old covenant, you did right, God was turned towards you. You did wrong, God was turned from you. Denn im alten Bund war Gott einem zugewandt, wenn man das Richtige tat. Und Gott wandte sich von einem ab, wenn man das Falsche tat. So we understand that this is not what applies, because God relates to us through Jesus. Wir verstehen, dass dies nicht mehr gilt, weil Gott mit uns durch Jesus in Beziehung tritt. But the heart of God has not changed that he greatly dislikes evil, broken relationships and all of that. Aber das Herz Gottes hat sich nicht geändert. Er hat eine große Abneigung gegen das Böse, gegen kaputte Beziehungen und all das. And Peter is quoting the scriptures from Psalms 34 to show us the heart of God. Petrus zitiert die Bibelstelle aus Psalm 34, um uns das Herz Gottes zu zeigen. I'm very thankful that God relates to me based on the finished work of Jesus Christ. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott mit mir auf der Grundlage des vollbrachten Werkes von Jesus Christus in Beziehung tritt. But I'm also very thankful that throughout the Bible I can see what pleases my God. Ich bin aber auch sehr dankbar dafür, dass ich in der ganzen Bibel sehen kann, was meinem Gott gefällt. And we must never make the mistake that we think grace or the new covenant is a license to sin. Wir dürfen nie den Fehler machen, zu denken, dass die Gnade oder der neue Bund ein Freibrief für die Sünde ist. You know, especially because of the new covenant. Gerade wegen dem neuen Bund. The Bible says we love because he first loved us. Die Bibel sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Because we've been loved, we've been blessed, we've been forgiven. Weil wir geliebt wurden, wurden wir gesegnet, wurde uns vergeben. We've been accepted. Wurden wir angenommen. Deserved hell and have been given life abundantly and heaven. Wir haben die Hölle verdient und wir haben das Leben in Fülle und den Himmel bekommen. Because of these reasons, we should always pursue a life pleasing to God. Wegen dieser Gründe sollten wir immer ein Leben anstreben, das Gott gefällt. Remember. Denke daran. We don't pursue a life pleasing to God because we are afraid that God will turn away from us. Dass wir nicht nach einem gottgefälligen Leben streben, weil wir Angst haben, dass Gott sich von uns abwenden könnte. No. Nein. But because he's shown us so much kindness. Sondern weil er uns so viel Freundlichkeit gezeigt hat. This is why we live the way he's pleased with us. Deshalb leben wir so, wie es ihm gefällt. And you know what I found? Weißt du, was ich herausgefunden habe? Living a life pleasing to God is just so wonderful. Ein gottgefälliges Leben zu führen ist einfach wunderbar. It functions better. Es funktioniert besser. You have better peace in your heart. Man hat großen Frieden in seinem Herzen. You sleep well. Man schläft gut. Everything just goes well. Alles läuft einfach gut. So let's please him. Lass uns ihm gefällig leben.